Jetzt kommen wir zu einem Song. Alte Menschen. Ja, unsere Welt besteht immer mehr aus alten Menschen. Aber genießt diesen Titel. Eine melancholische, nachdenkliche Ballade zu dem Thema Alter aus der Sicht von Tränenwelten. Dann ist alles vorbei. Das Leben ist am Ende. Nur der Traum lebt und erblüht. Dankeschön. Dankeschön. Hallo.